Thank you.

Thank you.

God. God. God. God. Hast du das ganze Essen eingeworfen? So ist es. Musik! Hast du das ganze Essen eingeworfen? So ist es. Musik! Oh Gott. Hast du das ganze Essen eingeworfen? So ist es. Musik! Thank you. Thank you. Come on.